Und es geht gleich weiter mit Klingding, der Sendung für aktuelle Musik bei 93,0 Hertz FSK, jeden dritten Freitag im Monat, und ist heute wieder ein Blurred Edges Feature geworden. Schon das fünfte in diesem Jahr. Also ich habe ja offensichtlich im April oder Mai angefangen und nun haben wir heute den August, und das Blurred Edges Festival, wer es nicht mehr weiß, hat vor 2 Monaten sich beendet. Es ging vom 2. Juni bis 18. Juni 2023 in ganz Hamburg mit 66 Konzerten. Und was viele noch manchmal nicht so recht erfasst oder sich verständlich gemacht hat, ist, dass es ein Produzentinnen-Festival ist. Das heißt, es gibt einen Pool von möglichen Beteiligten, die dann Vorschläge einreichen für Konzerte, und da wird nicht groß kuratiert und gesagt, ja, das kannst du machen, das kannst du nicht machen. Nein, das ist dann praktisch deren Verantwortung und Entscheidung, das zu machen, was sie sich vorgenommen haben zu den Konzerten. Das heißt, es fällt ganz unterschiedlich aus. Die einen machen, nutzen die Gelegenheit, durch aufgrund der bisschen vorhandenen Budgets für Konzerthonorare auch mal Musikerinnen aus anderen Städten oder Ländern sogar einzuladen. Andere arbeiten schon länger an Projekten und sind dann froh oder freuen sich, das dann irgendwie mal zu präsentieren, auch mit dem größeren Zusammenhang. Und so entwickelt sich das Programm, das dann aus den einzelnen Anträgen sich auffüllt, und so war das auch dieses Jahr mit 66 Konzerten an 35 verschiedenen Orten in Hamburg. Das ist der einzige sozusagen Fixpunkt, dass entweder eine Hamburger Veranstalterin oder eine Hamburger Musikerin beteiligt sein muss. Und ja, dann komme ich jetzt gleich zu den Aufnahmen. Zunächst ein Überblick für die nächsten 2 Stunden. Aufnahmen von von Blurred Edges 23 Konzerten. Ich hatte gebeten, die Musikerin mir ihre Aufnahmen zu schicken. Dann weiß ich, was sie besonders gut fanden oder ihnen gefallen hat, und habe dann auch sozusagen die Gewissheit, dass sie das auch im Radio hören wollen. Und da fange ich dann praktisch die Zeit von hier aus rückwärts an, und zwar mit einem Konzert, was nachgeholt wurde am 5. Juli in der Hörbar, und das war Don't Tell It, ein 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tet mit Guy Saldanha, E-Bass, Anne Wiemann, Querflöte und Baritonsaxophon, Hermann Süß, Trompete, Christian Riebers, Gitarre, Silvia Franke, Percussion und Björn Lücker, Schlagzeug. Und Guy Saldanha, soweit ich weiß, hat er die Stücke größtenteils komponiert, hat mir 4 Stücke zugeschickt, und ich will gleich mit dem ersten beginnen, Une Petite Larme. Thank you. Ja, nach Petit Larm geht es gleich weiter mit Push It, Pull It. Und hier noch der Hinweis für inzwischen gewonnene Fans von Don't Tell It, dem Sextett, das wir gerade gehört haben. Die haben bald ein Konzert am 6.9., Mittwoch, den 6.9. um 20 Uhr in der alten Druckerei in Ottensen. Das ist Barnfelder Straße 73D im Hinterhof. Also unweit des Spritzenplatzes geht es in die Barnfelder Straße 73 und da D ist der Hinterhof. Und da, so im Souterrain, ist die alte Druckerei, ein sehr schöner Raum, in dem sonst oft ja auch klassische Konzerte und Jazzkonzerte sind. Und da tritt Don't Tell It auf am 6.9. um 20 Uhr. Und es geht gleich weiter mit dem Track Push It, Pull It. We'll be right back. Ja, nach Push It, Pull It hatten wir noch gleich im Anschluss Sie gehört von dem Don't Tell It Sextet, gespielt am 5.7.2023 in der Hörbar. Und es geht gleich weiter mit Gone. Don't Tell It mit Gone, dem letzten Track, der heute in der Sendung gespielt wird. die vier Tracks kann man übrigens auch auf YouTube hören und dann eben auch sehen. Der Link ist ein bisschen kompliziert, aber einfach YouTube nehmen und dann eingeben. Don't Tell It, vielleicht noch den 5.7. hörbar, dann wird sich das schon finden. Und das nächste Konzert am 6.9. in der Alten Druckerei, Ottensen, habe ich schon angekündigt, in der Barnfelder Straße, 6.9., 20 Uhr. Und es geht weiter mit einem sozusagen Kontrastprogramm, zumindest was es akustisch dann bedeutet. Und zwar Mitschnitte von dem Sonopol 26 Konzert, dem letzten Konzert von Blurred Edges vor 2 Monaten am 18. Juni um 20 Uhr im Künstlerhaus Faktor. Und da waren von Felix Meyer, der die Reihe organisiert, eingeladen, Luise Volkmann, Dong Zhu und das EMN-Trio, das ist Christoph Funabashi, Gitarre, Felix Meyer, Posaune, Heiner Metzger, Klarinette und Objekte und ja, Soundtable habe ich da nicht gespielt. Also, und wir fangen mit dem letzten Stück an. Das war eine Komposition, ein Konzept von Felix Meyer. Draw a Note ist das Konzept, dass das Publikum beim Eintreten Zettel bekommt, auf denen sie musikalische Ideen formulieren, ganz kurz skizzieren, die dann in einen Pott geschmissen werden und von den Musikerinnen rausgenommen werden und interpretiert. Und das war am Ende des Konzerts und hat doch einiges an Überraschungen mit sich gebracht und das hören wir jetzt. Thank you. das der Abschlussset von Sonnepol 26, dem Konzert, dem letzten Konzert beim Blood Edges Festival. Da an dem Stück waren alle beteiligt, die praktisch da aufgetreten sind. Also Luise Folgenmann, Dong Zhu, Christoph Funabashi, Felix Meyer, Heiner Metzger. Und nun ein Solo-Set mit Luise Folkmann, der auch länger geht, mehr als 26 Minuten. Eine intensive, ja, wie kann man das beschreiben? Wir hören es gleich. Es gibt immer diese schönen Ausführungen, ein intensiver Ausflug in verschiedene Klangwelten. Ach nein, ich lasse es lieber. Okay, wir hören jetzt gleich die Aufnahme. Luise Folkmann, sie lebt in Köln. Ich habe sie schon mal im Mai so ein bisschen vorgestellt. Saxophonistin, die auch mit verschiedenen Projekten arbeitet und da nun solistisch spielt. Und das hören wir jetzt. Thank you.

Luise Volkmann, Luise Volkmanns Altsaxophon-Solo beim Blood Edges Konzert Sonnerpol 26 am 18. Juni 2023 im Künstlerhaus Faktor. Man hat gehört, dass sie am Anfang zumindest sehr viel Zirkularatmung gespielt hat. Zirkularatmung ist so eine Technik, die ganz lange Tradition hat. Bei Blasinstrumenten wird in arabischen Oboen Ensembles verwendet oder in der tibetischen Musik. Der Trick ist praktisch, dass man Luft in den Mundraum lässt. Man sieht es manchmal durch die aufgeblasenen Backen der Bläserinnen oder Bläser. Und für den Moment, wo man einatmet durch die Nase, die Luft dann, die im Mundraum, im Rachenraum ist, rausdrückt durch die Gesichtsmuskulatur und dadurch praktisch den Moment überspringen kann oder dass kein Aussetzen des Luftstroms einsetzt, indem man da kurz einatmet und gleichzeitig die Luft rausdrückt. Und das hat man am Anfang gehört, eine sehr intensive Spieltechnik, die ja zumindest einen gutes Körpergefühl verlangt, sonst ist es ziemlich unangenehm, das länger zu spielen. Egal, es war sehr interessant, fand ich, die verschiedenen Klänge, die sie gemacht hat mit dem Saxophon und auch die Dynamik, die sich entwickelt hat bei ihrem Spielen. Es geht gleich weiter mit noch einem Stück vom Anfang, vom Beginn des Sonnerpol-Konzerts bei Blood Edges. Das war ein Trio-Stück, also konzipiert für ein Trio mit dem Titel Hedera, Hedera 2. Und die Idee, die Konzeptidee dabei ist, dass es fünf verschiedene Klangpools gibt, die vereinbart sind und aus denen sich dann die Musik in, also von denen, die nacheinander festgelegt sind und von denen sich dann die Klänge, die Musik, die Spielweise verändert in den nächsten Pool, also Festlegung von bestimmten Klangaktionen, Spieltechniken, Spielformen und das wurde dann interpretiert von dem EMN-Trio mit Christoph Funabashi, Gitarre, Objekte, Felix Mayer, Posaune, Objekte und Heiner Metzger, Klarinetten, Objekte und das hören wir jetzt. Thank you. Okay, ich war mal kurz weg und dann war schon die Aufnahme zu Ende. Okay, es geht gleich weiter und keine Sorge, es geht weiter mit kurzen Stücken. Kurze Stücke, die eingespielt, mir zugeschickt wurden von Stiefelknecht und Donnersberg. Genau, Stiefelknecht Wischbrettchen und Donnersberg Drehknopfleier. Und von ihm bekam ich 4 kurze Tracks zugeschickt und der erste heißt Mein lieber Freund. Und den hören wir jetzt. Mein lieber Freund kennt Frauen nur aus dem Fernsehen. Er fragt sich: Gibt es Liebe? Gibt es Liebe? Er ist doch so sympathisch. So sympathisch. Nun frage ich mich, warum die Weiblichkeit bei ihm so derart auf der Strecke bleibt. Thank you. es Liebe. Mein lieber Freund kennt Frauen nur aus dem Fernsehen. Er fragt sich nichts, nichts, nichts, nichts. Skalt! Wie skalt! Wie skalt! Himmel! Ja, es kalt! Kalt! Es kalt! Es kalt! Es kalt! Es kalt! Es kalt! Es kalt! Es kalt! Es kalt! Es kalt! Es kalt! Himmel! Es kalt! Stiefelknecht und Donnersberg mit zunächst Mein lieber Freund und dann das letzte Stück war Kalt. Aufnahmen vom 18. Juni, aber 16 Uhr, nicht 20 Uhr, 16 Uhr in der Galerie Oberfett in der Billrothstraße 67. Das vorletzte Konzert bei Blood Edges vorletzte Konzert bei Blood Edges 2023. Und es geht gleich weiter mit einem Titel, zwei Titeln wieder. Diesmal C. Sanesi und danach Hospital. Thank you. Ja, nach Stiefelknecht und Donnersberg gehen wir fünf Tage zurück zum H7-Club, dem H7-Club im Künstlerhaus Faktor am 13.06. Und neben verschiedenen Musikerinnen hat da auch das Trio gespielt mit Peter Heber, Malerei, Aktion, Jörg Hufschmidt, Sound, Zeichnung, Instrument, Heiner Metzger, Bassklarinette, Soundtable und Objects. Das Peter Heber hat eben die Malerei zu einem indie-musikalische Aktion eingegliedert und es ist ein Holzfrottage entstanden bei dem Stück, das wir jetzt gleich hören. Und ja, hören wir uns mal an, wie das klingt zusammen mit den anderen. Jörg Hufschmidt hat Perkussionsinstrumente viel gespielt, eine große Trommel, gezeichnet auf der Trommel und auch ein selbstgebautes Saiteninstrument eingespielt. Das hören wir jetzt. Thank you. Thank you. Thank you. das Trio Peter Heber, Jörg Hufschmidt und Heiner Metzger am 13. Juni 2023 im Künstlerhaus Faktor mit einer Kollektivimprovisation. Und wir gehen gleich weiter. Die Zeit ist schon wieder ein bisschen knapp geworden. Tut mir leid. Zum nächsten Stück, zum letzten Stück, aber vorher noch die Ankündigung. Die Klingding-Sendung gibt es nach 2 Uhr, nach Electronic Jam, die gleich auflegen werden, als Nachtschleife mit allen Stücken in voller Länge und dazu noch Free Jazz, ein Konzept von Christoph Funabashi, interpretiert vom EMN-Trio. Christoph Funabashi Gitarre, Felix Meyer Posaune, Heiner Metzger Klarinette. Und die Informationen über die Webseite gibt es bei www.hierunddar.com. Und da ist auch die Möglichkeit, den Mitschnitt nochmal nachzuhören oder als Podcast. Klingding ist irgendwie in den Podcast-Listen enthalten und kann abgerufen werden, so circa in 2-3 Tagen. Das weiß man noch nicht so genau. Jetzt aber Gregory Büttner solo mit präparierten Lautsprechern, mit präparierten Objekten, die er an kleine Lüfter hält, die zum Beispiel in der Elektrotechnik verwendet werden und verschiedenen anderen Aktionen, die wir gleich hören werden. Er hat gespielt am 10. Juni auch im Künstlerhaus Faktor im Rahmen des Stark bewölkt Konzerts und damit verabschiedet sich die Klingding-Sendung heute. Es geht gleich weiter dann circa in 10 Minuten mit Electronic Jam. Genau.